Auf dem Hausboot von Snooker Riley. Moment. Der Simon Lee? Ja. Warum? Aber Paul, das war doch der Name, den... Snooker, sagen Sie mir, wie lange kennen Sie ihn schon, diesen O'Hara? Boah, den kenne ich seit einer Ewigkeit. Und seitdem ist er auch Captain der Simon Lee. Hören Sie, Mr. Temple, wenn Sie an O'Hara interessiert sind, ist O'Hara auch der Typ, mit dem Sie quatschen sollten? Eine ausgezeichnete Idee, Snooker. Wie kann ich an ihn rankommen? Kennen Sie das Marquis of Bute? Das ist ein Pub. Gleich hinter dem Damm in Limehouse. Nicht gerade mein Stammlokal, doch ich kenne es. Treffen wir uns dort. Morgen Abend. Um welche Zeit? 9 Uhr. Perfekt, 9 Uhr. Mit O'Hara. Mit O'Hara. Paul Temple und der Fall Valentine von Francis Durbridge. Übersetzung Dr. Georg Parkins. Dramaturgie und Dialoge Andreas König. Regie und Musik Antonio Fernandez Lopez. Episode 2, in der Steve Captain O'Hara kennenlernt. London, in dem Pub Marquis of Bute. Ich kann Snooker nirgendwo entdecken. Ich auch nicht. Vielleicht sind wir zu früh. Was für angenehme Gesellschaft hier. Komm, wir setzen uns da in die Ecke. Oh, hallo Inspektor Weatherby. Na sowas, Mr. Temple. Ich habe nicht erwartet, Sie hier zu treffen, Sir. Guten Abend auch, Mrs. Temple. Was führt Sie in das Marquis of Bute, Weatherby? Dieser Ort ist wohl ein bisschen abseits Ihrer üblichen Pfade, nicht? Tja, wenn es so abseits liegt, was machen Sie dann hier, Mr. Temple? Da führt uns wohl das Schicksal zusammen. Oh, ich würde Ihnen gerne jemanden vorstellen. Mr. Kelvin. Mr. Kelvin, Mr. und Mrs. Temple. Angenehm. Ja, sehr erfreut. Mr. Kelvin? Was für ein außergewöhnlicher Zufall. Denn eigentlich sind wir heute Abend hier, um einen guten Freund von Ihnen zu treffen. Also schau her. Tatsächlich? Snooker Riley. Snooker Riley? Ah, ja, der Mann, den ich gestern Abend besucht habe. Auf diesem Hausboot. Genau der. Mr. Temple, es war halt falsch, Mr. Riley als einen Freund zu bezeichnen. Ich habe lediglich... Schon gut, Kelvin. Sie können offen sprechen. Gestern Nachmittag hat meine Frau... Sie hat Selbstmord begangen. Ich weiß, Mr. Kelvin. Wir möchten Ihnen unser herzliches Beileid aussprechen. Danke. Ich vermute, Sie haben alles darüber in der Zeitung gelesen. Sie haben eine ziemliche Story draus gemacht, was... Wie sie gesprungen ist. Sie hat Drogen genommen. Kokain. Bitte fahren Sie fort. Das Kokain ist geliefert worden von einer Person namens Valentine. Ich werde diesen Valentine fassen, Mr. Temple. Und wann ich ihn fass. Wann ich dieses Schwein zwischen die Finger krieg, dann... Sachte, alter Junge, sachte. Haben Sie deshalb Snooker Riley besucht? Ich habe Snooker Riley besucht, weil ich überzeugt davon bin. Fest überzeugt, dass er in diesen Fall verwickelt ist. Da haben wir es wieder, das Problem mit euch Amateurdetektiven. Ihr nehmt euch einen kleinen Gauner vor und ehe ihr euch verseht, glaubt ihr, vor euch stünde ein meisterhafter Schurke. Nun, Snooker Riley würde nie... Was ist los, Daisy? Ist unter Ihnen ein Mr. Temple? Die nächste Detektivin, was? Ja, Daisy, das ist Mr. Temple. Oh, gut. Mr. Temple, ein Herr wartet auf Sie, oben. Er sagt, Sie wären verabredet. Sagt er das? Zimmer 8, am Ende des Flurs. Ja, vielen Dank. Ob das Snooker ist? Vielleicht. Liebling, bitte sei so nett und warte im Wagen, ja? Es wird nicht lange dauern. Pass auf dich auf, Paul. Ich muss dann auch weiter, meine Herren. Vielleicht finde ich ein bisschen Schlauf. Es ist immerhin schon recht spät. Das ist aber ein schönes Stück. Die Taschenuhr? Danke, Mr. Temple. Euds Familienerbstück. Und mit Eut, Manni. Eut. Ständig muss ich sie neigstören. Aber ich häng so an ihr. Vieles ist so vergänglich. Nett? Ja, so ist es, Mr. Kelvin, so ist es. Nun gut, auf Wiedersehen. Bis später, Weatherby. Jawohl, Mr. Temple. Kelvin, wenn Sie noch einen Moment haben und ich je bis zur Bar durchkomme, dann lade ich Sie auf den Drink ein. Mr. Paul Temple, kommen Sie rein. Hab schon auf Sie gewartet. Captain O'Hara. Captain Michael Sean Doherty O'Hara. In voller Pracht. Zu Ihrer Verfügung, Sir. Wo ist Snooker? Mr. Riley, dem guten Snooker kam etwas dazwischen, wofür Sie sicher Verständnis haben. Cherchez la femme. Setzen Sie sich. Was wollen Sie trinken? Mieten Sie sich immer ein solches Zimmer nur für einen kleinen Plausch, Captain O'Hara? Nun, das hängt gänzlich von der Gesellschaft ab, die ich erwarte. Würden Sie es vorziehen, dass wir unten miteinander reden, sodass Ihr Freund, Superintendent Weatherby, Zeuge unseres Austauschs wird? Ich nehme einen Whisky. Gerne einen großen. Hervorragend. Ich sehe schon, Sie sind ein Mann nach meinem Geschmack. Wollen Sie ihn mit oder ohne? Mit, danke. Nun, Mr. Temple, was kann ich für Sie tun? Snooker hat mir erzählt, dass Sie Captain sind auf der Simon Lee. Ja, das bin ich. Und es ist ein ausgezeichnetes Schiff, Mr. Temple. Ein ausgezeichnetes Schiff. Wenn Sie jemals daran denken, eine Kreuzfahrt zu machen, dann empfehle ich Ihnen inständig... Captain O'Hara, haben Sie jemals von einem Mann gehört namens Valentine? Valentine, haben Sie gesagt. Nun, das ist ein sehr verbreiteter Name. Ich hatte mal ein Mädchen in San Diego, die hieß Valentine. Und ich sage Ihnen, die hatte Kurven. Mein Interesse gilt nicht den Kurven Ihrer Bekanntschaft aus San Diego, Captain O'Hara. Nicht? Nein. Dann sagen Sie mir bitte, was interessiert Sie dann, Mr. Temple? Opium, Kokain, Heroin. Das sind schon sehr gefährliche Interessen, Mr. Temple. Da sollten Sie vielleicht doch lieber den weiblichen Reizen erliegen. Scotland Yard hat Beweise, schwerwiegende Beweise, dass im Londoner West End eine Organisation existiert. Eine Geheimorganisation, die mit gefährlichen Drogen handelt. Angeführt wird diese Organisation von einer Person namens Valentine. Ich habe Grund zu der Annahme, O'Hara, dass Sie mit Valentine in Kontakt standen. Wenn nicht in direktem Kontakt, dann wahrscheinlich... Ich habe verstanden, worauf Sie hinaus wollen. Ja, Captain O'Hara, ich glaube auch, dass Sie das verstanden haben. Mr. Temple, nehmen wir an, ich würde hier ganz frei zu Ihnen sprechen. Von Mann zu Mann. Wäre das dann vertraulich? Absolut vertraulich. Und das sichern Sie mir zu? Sie haben mein Wort. Gut, ich würde dabei nichts verlieren, aber... Sie würden dabei eher noch etwas gewinnen. Wie wäre es mit einem Pony? Geld wäre mir lieber. Ein Pony sind 25 Pfund, Captain O'Hara. Zufrieden? Das ist eine sehr bescheidene Summe für einen Mann meines Standes, Mr. Temple. Aber nun ja, Bescheidenheit ist eine Tugend, nicht wahr? Nun gut, vor 2 Monaten, gerade als ich dabei war, nach Amsterdam auszulaufen, erhielt ich die telefonische Nachricht eines Mannes, der sich mir vorstellte als Sir Gilbert Dryden. Er bat mich, einen Brief zu überbringen an eine Frau in Amsterdam. Im Gegenzug für den Brief sollte ich ein Paket erhalten. Ich wurde darum gebeten, dieses Paket zurück nach England und hier persönlich zu einer ganz bestimmten Adresse zu bringen. Nach Bloomsbury. Und haben Sie das Paket zugestellt? Habe ich. Was war an dem Paket? Das kann ich Ihnen beim besten Willen nicht sagen. Hab nicht reingeschaut. Das war ein ganz normales, recht kleines, braunes, mit Papier umwickeltes Paket. War es an Sir Gilbert Dryden adressiert? Nein. An wen war es dann adressiert? Daran kann ich mich leider nicht erinnern. An wen war es adressiert? Gut. Es war adressiert an Mr. Valentine. Als Sie das Paket zugestellt haben, haben Sie da jemanden gesehen? Bei dem Haus, oder? Eine Hausangestellte. Ich habe ihr das Paket einfach übergeben und sie... drückte mir einen Umschlag in die Hand. Haben Sie den Umschlag erwartet? Oh ja, sehnsüchtig. Wie viel? 200 Mäuse. Nicht schlecht, nicht schlecht, O'Hara. War das erste Mal, dass Sie in diesem Rahmen als Bote fungierten, oder? Das erste Mal. Das erste und das letzte Mal, Mr. Temple. Ich schwöre, bei meiner Mutter. Haben Sie seitdem etwas gehört von Sir Gilbert Dryden? Nichts. Die Adresse in Bloomsbury haben Sie noch. Die Adresse war 479 Estonia Avenue. 479 Estonia Avenue. Jawohl. Sie sagen, Sie wissen nicht, was in dem Paket war? Genau, das sage ich, aber ich kann es mir vorstellen. Ich glaube, wir können es uns beide vorstellen. Oh. Eine Frage noch. Wo waren Sie, als Sie die telefonische Nachricht von Sir Gilbert erhielten? Oh, ich war in einem Pub. Im Golden Horse, gleich hier vorne an der Ecke. Ja, das ist mir bekannt. Haben Sie ihm damals gleich eine definitive Antwort hinsichtlich seines Anliegens gegeben? Ja, habe ich. Ich sagte ihm, er solle sich zum Teufel scheren. Aber dann haben Sie Ihre Meinung geändert. Ja, dann habe ich meine Meinung geändert. Vielen Dank, Captain O'Hara. 9470 haben Sie gesagt? 479 ist Tonya Avenue. Ja. Sie können das Haus nicht verfehlen, Mr. Temple. Sie können es nicht verfehlen. Hier, das muss es sein. Das ist das Haus, Darling. Ja, 479. Wirkt ein wenig ungepflegt, nicht? Da ist eine Tafel auf dem Tor. Robert Y. Frobisher, Zahnarzt. Timothy, schau dir den Garten an. Dieser Frobisher scheint ein Faible für Unkraut zu haben. Oh, hier, die Türglocke, Liebling. Ist wohl niemand zu Hause? Zum Glück haben wir keinen zahnmedizinischen Notfall. Vielleicht lässt man uns rein, wenn wir vor Schmerzen heulend gegen die Tür hämmern. Das würde ich zu gern sehen. Heute nicht, meine Süße. Warum nicht? Ich klopfe erst mal an. Die Tür ist offen. Gütiger Himmel, tatsächlich. Paul, du wirst doch nicht... Sei nicht albern, Steve. Denkst du etwa, ich würde... Das letzte Mal, als du... Ich weiß genau, was du denkst. Ja. Mrs. Trevelyan und das Marshallhaus im Feuerrex. Aber das hier ist anders, Liebling. O'Hara hat mich nicht einfach bloß hergeschickt. Hey, was ist das denn? Was ist? Das ist... nur ein Brief, der da auf der Matte liegt. Sehr interessant. Sir Gilbert Dryden per Adresse... Per Adresse 479 Estonia Avenue, Bloomsbury. Das ist der Mann, von dem dir O'Hara erzählt hat. Ja. Ich frage mich, ob irgendjemand in diesem Haus ist, Steve. Es muss doch jemand hier sein, Liebling. Warum sollte sonst die Tür offen stehen? Liebling, würdest du wohl im Wagen warten willst? Nein, nein, nein, nein. Ich werde bei dir bleiben. Na dann auf ins Abenteuer. Hallo? Hallo, da drin ist jemand zu Hause? Sei vorsichtig. Was ist das da drüben? Ich denke, das ist die Garderobe. Und das die Tür zur Praxis. Was ist denn? Boah. Was ist los? Da ist jemand. Ein Mann. Da ist jemand. Ein Mann. Er sitzt auf dem Stuhl. Sei nicht albern, Liebling. Das kann nicht sein. Er müsste uns längst gehört haben. Ich sage dir doch, ich habe ihn gesehen. Auf dem Behandlungsstuhl. In Ordnung. Warte einen Augenblick. Siehst du ihn? Ich bitte um Entschuldigung, Sir. Meine Frau und ich sind hier, um... Was ist denn? Was ist los mit ihm? Ich denke, du solltest lieber hinausgehen, Liebling. Oh, Paul! Schau! Schau doch! Schau auf seine Kehle! Er... Paul! Oh Gott, er wurde ermordet! Warte hier bei der Tür. Und? Er ist... tot, oder? Ja. Oh Gott. Was hast du da für eine Karte? Sie lag bei der Leiche. Was steht drauf? Paul, was steht drauf? Eine Nachricht. Werter Mr. Temple, hiermit stelle ich Ihnen vor, den echten Captain O'Hara. Betrachten Sie dies als meine letzte Warnung. Mischen Sie sich nicht weiter ein. Valentine. Madam, Sir, einen wunderschönen guten Abend Ihnen beiden. Hallo, Charlie. Oh, gut, wieder zu Hause zu sein. Und keine Minute zu früh. Sie haben Besuch. Besuch? Ja, Sir Graham Forbes und Major Peters. Ach, gut. Danke, Charlie. Okay, Sir. Charlie? Wie bitte? Oh, hab ich wieder. Hm. Ich meinte natürlich gerne, Sir. Ja, Sie können sich vielleicht erinnern, Peters. Ein verdammt schwieriger Fall. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind, dass... Ah, hallo, Temple. Hallo, Mr. Temple. Sie sind der Mann, den ich brauche, Sir Graham. Und Sie sind der Mann, den wir brauchen, Mr. Temple. Ah, weshalb? Temple, haben Sie je von einem Mann gehört namens Sir Gilbert Dryden? Sir Gilbert? Was soll das? Ist das ein Scherz? Und ob wir von Sir Gilbert Dryden gehört haben? Erst heute Abend ist er... Was ist los? Was ist geschehen? Sehr gut. Peters, lesen Sie den Brief vor. Ja, Sir. Dieser Brief wurde heute Abend nach 8 Uhr durch einen Eilboten an Scotland Yard überbracht. Er war an Sir Graham adressiert, mit den Vermerken persönlich und eilt. Sehr geehrter Herr, ich nehme Bezug auf den Valentine-Fall. Ich kenne die Identität von Valentine und habe diese wichtige Information an einen Mann namens Snooker Riley übermittelt. Riley wird Sie heute Abend treffen, kurz vor Mitternacht im Delford-Steinbruch, Kempton Heath. Hochachtungsvoll, Sir Gilbert Dryden. Hm, klingt wie eine Fälschung. Genau das habe ich auch gesagt. Aber Peters... Ich bin da nicht so sicher, Temple. Jedenfalls können wir es uns nicht leisten, das zu ignorieren. Wo ist der Delford-Steinbruch? Er liegt etwa 4 bis 5 Meilen hinter Kempton. Weatherby sollte jetzt schon dort sein, Sir. Ja. Weatherby? Ich habe Superintendent Weatherby und 2 Einheiten der Sondereinsatzgruppe darauf angesetzt. Aber wir sind Weatherby etwa vor einer Stunde in einem Pub namens Marquis of Bute begegnet. Ja, er ging dorthin, um einen jungen Mann zu treffen, Charles Kelvin. Kelvins Ehefrau hat gestern Nachmittag Selbstmord begangen und ich fürchte, der arme Teufel spielt sich als eine Art Amateurdetektiv auf. Er geht damit dem alten Weatherby sicherlich schrecklich auf die Nerven. Sie sagten, Sie haben schon von diesem Sir Gilbert Dryden gehört? Ja, in der Tat haben wir heute Abend von ihm gehört als... Aber hören Sie, sollten wir nicht nach Captain Heath fahren, denn... Ja? Ich werde Ihnen auf dem Weg dorthin alles berichten. Auf Wiedersehen, Lieblinges. Ja, ich weiß. Das wird nicht lang dauern. Mach dir keine Sorgen. Was soll schon passieren? Der Delford-Steinbruch, meine Herren. Oh, ist das eine Kälte? Ich frage mich, ob das da drüben... Sind Sie das, Weatherby? Ich glaube, er ist es. Hallo, Peters. Oh, guten Abend, Sir. Nun, haben Sie jemanden gesehen? Nein, Sir, keine Menschenseele. Guten Abend, Superintendent. Oh, guten Abend, Mr. Temple. Ich habe Sie nicht erkannt. Was für eine Überraschung, Sir. Ja, nicht wahr? Was glauben Sie, von welcher Seite wird Riley kommen? Also, wenn er kommt, Sir, dann wette ich, dass er... Was ist das? Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Vielleicht war es auch nur der Donner. Nein. Nein, ich glaube nicht, dass ich... Passiert schnell mal, dass man sich alle möglichen Geräusche einbildet, wenn man erst mal seiner Fantasie freien Lauf lässt. Was ist los, Temple? Haben Sie denn nicht gehört? Was denn? Hören Sie doch. Ich kann überhaupt nichts hören. Doch, Sir Graham, hören Sie. Vielleicht bin ich taub, aber... Gottgütiger, jetzt habe ich's auch gehört. Ruhe! Psst! Ich könnte schwören, dass es von da drüben kommt. Rechts, da bei dem Baum. Aber ich bin doch eben von dort gekommen. Und ich habe sicher niemanden gesehen. Nein, Sie konnten ihn von Ihrer Warte aus auch nicht sehen. Nicht, wenn er dort gegen den Baum gelehnt stand. Geben Sie mir die Taschenlampe, Weatherby. Schnell. Schauen Sie, dort ist er. Er wurde erstochen, Peters. Schauen Sie. Weatherby, was ist das am Boden neben Ihrem Fuß? Das ist ein Messer, Sir. Berühren Sie es nicht. Hier, mein Taschentuch. Erkennen Sie ihn, Temple? Ja. Das ist Snooker Riley. Hey, Charlie, du bist noch wach? Kannst du bei dem Unwetter nicht schlafen? Gerade habe ich noch ein Tässchen Kaffee getrunken, Sir. Ich mache Ihnen gerne auch welchen, wenn Sie möchten. Das wäre wunderbar, Charlie. Oh, wo ist Mrs. Temple? Im Wohnzimmer, Sir. Ich bin in 0, nichts wieder bei Ihnen. Mit dem Kaffee. Danke, Charlie. Nicht zu danken, Sir. Das mache ich gerne. Oh, hallo, Darling. Komm zu mir. Du schaust müde aus. Ja, das will ich auch. Bei Timothy, was für eine Nacht. Grundgütiger, es ist schon 1:15. Ja. Du hättest ins Bett gehen sollen, Steve. Und schlafen, während du die wildesten Abenteuer erlebst? Zudem macht Charlie einen viel zu guten Kaffee. Ja, ich weiß. Den kann ich auch brauchen. Hast du Snooker Riley getroffen? Ja, Steve. Was ist geschehen? Tja. Willst du lieber nicht darüber sprechen? Nein, das ist es nicht, aber... Was liegt an diesem Fall? Oh, Paul, was kommt wohl als nächstes? Ich werde Valentine fassen. Ach, Steve, ich weiß, wie du über meine Entscheidung denkst. Wer kann das sein? Um diese Zeit? Ich gehe ran. Hallo? Hallo, Mr. Temple? Ja? Ich weiß nicht, ob Sie sich an mich erinnern können, Mr. Temple. Ich habe Sie gestern Abend angerufen. Mein Name... Oh ja, ja, natürlich. Ich erinnere mich. Miss Baxter, Sheila Baxter. Mr. Temple, glauben Sie kein Wort von dem, was er Ihnen erzählt. Es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Nichts davon. Was meinen Sie? Ich meine, von wem sprechen Sie? Ich spreche von Dryden. Glauben Sie ihm nicht, Mr. Temple. Bitte, bitte, glauben Sie ihm nicht. Wie kann ich ihm glauben? Ich habe ihn nicht einmal... Hallo? Hallo? Sie ist schon wieder eingehängt. Hast du mitgehört? Ja. Alles? Natürlich, Darling. Aber was soll das bedeuten, Paul? Was ist denn los, Charlie? Es tut mir fürchterlich leid, Sir, aber dieser Gentleman besteht darauf... Es tut mir leid, Sie zu stören, aber darf ich reinkommen? Mein Name ist Dryden, Sir Gilbert Dryden. Abenteuer geht weiter mit Episode 3, in der Sir Gilbert sich erklärt.